So richtig bizarr sind die Klänge vom Duo Coco Rosie. Ihre Musik wird auch gerne als Anti-Folk bezeichnet, vielleicht weil die beiden Schwestern auch gerne mal die Klänge von Kinderspielzeug in ihrem Sound mit einbinden oder beim ersten Album in einem Badezimmer eingeschlossen haben, weil das einfach die beste Akustik hat. Schön schräge Klänge von Coco Rosie jetzt, die auch irgendwo auf dem Planeten Folk eine Gartenlaube besitzen. Hören wir die beiden mit Techno Love Song.